Ja, und diese Zwillinge fallen einem ja, sobald man, also das ist ja quasi, sobald man jemanden fragt, warum soll irgendeine, also psychische Erkrankung, werden oftmals als zumindest teilweise genetisch bedingt dargestellt sozusagen im Mainstream. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann kommen die Zwillingsstudien irgendwann, dass das sozusagen die Grundlage wäre. Also weil man fragt sich erstmal, wie man das überhaupt nachweisen kann, dass eine psychische Erkrankung und sozusagen ein bisschen weniger, aber auch gilt das für andere Erkrankungen, also für nicht für somatische Erkrankungen, wie das gezeigt werden kann. Und darum werde ich eben das jetzt sozusagen, diese Zwillingsstudien oder diese Geschichte der Genetik und die Übertragung auf psychische, also es geht ja nicht nur um Erkrankungen, sondern auch um Persönlichkeitseigenschaften, die genetische Bedingungen haben sollen. Genau. Genau, der Mainstream-Konsens ist, dass Gene eine entscheidende Rolle spielen, zumindest, wenn nicht die entscheidende Rolle bei psychischen Erkrankungen, dass sozusagen die Erkrankung, für die das angeblich am meisten gilt oder die so im Vordergrund meistens steht, ist Schizophrenie, dass das auf jeden Fall eine genetische Komponente hat und ADHS, da gibt es das auch, bipolare Störungen, bei Depressionen auch, aber mal, da wird immer gesagt, weniger, das ist mehr umweltbedingt. Und natürlich auch bei psychologischen Eigenschaften wie Intelligenz oder Messungen, Intelligenzmessungen in Form von Intelligenzquotienten und Persönlichkeit, dass das genetische Grundlagen habe. Umweltfaktoren spielen natürlich immer dann in dieser Erklärung oder in dieser Sichtweise eine Rolle. Also Umweltfaktoren sind sozusagen alles nicht genetische, heißt Familie, soziale Bedingungen, aber auch physische Bedingungen, wie jetzt irgendwelche Gifte oder sowas oder Nahrung, die sind dann in diesem Bild Auslöser von Krankheiten oder von oder tragen dazu bei, aber ja, es scheint sozusagen im Allgemeinen so, dass die eher untergeordnet werden. Und dann, wenn man sich sozusagen mal die Literatur dazu so ein bisschen anfängt zu lesen, zum Beispiel dieses Herr Kendler ist sozusagen einer der Vorreiter oder so ein sehr bekannter psychiatrischer Genetiker, der sagt in einem, das heißt also diese methodologische Kritik, da heißt es nicht, dass er jetzt sozusagen die Genetik an sich kritisiert, sondern die Methoden, die sie haben, sozusagen beleuchtet. Und in dem Zusammenhang ist mir dieses Zitat sehr aufgefallen, dass er sagt, dass er nicht nur sagt, dass die Sachen genetische, also die Eigenschaften oder betrachteten Eigenschaften genetische Ursachen haben, sondern dass das, also so interpretiere ich das jedenfalls, dass das, dass Leute, also dass es noch Literatur, immer noch Literatur gibt, die sagt zum Beispiel rauchende Eltern wären ein psychosozialer Risikofaktor für Rauchen oder dass Eltern, die Form wie der Elternbeziehung hätte was mit der eigenen Beziehung über soziales Lernen zu tun. Also stellt er da, das ist, also diese Umweltbedingtheit ist geradezu absurd, da die überhaupt noch einzubeziehen. Genau, die Fragen, um die es sich hier dreht, sind, welche Forschungsergebnisse bestätigen diese genetische Sichtweise? Und mit welchen Methoden wird das gemacht? Und dann ja, weniger das dann eher die Diskussion, mit welchen Interessen und Konsequenzen. Die theoretische Grundlage der psychiatrischen Genetik ist einmal, was muss sozusagen die Validität und Reliabilität der untersuchten Krankheitskonzepte stimmen sozusagen und Persönlichkeitseigenschaften der, die müssen quasi messbar sein, also müssen sie ja auch komplette Konzepte sein. Das heißt, sowas wie Schizophrenie, Intelligenz, Persönlichkeit, bipolare Störung, Kriminalität, Abhängigkeit, ADHS müssen zumindest muss man sagen können, der untersuchte Mensch hat das oder nicht. Und dann braucht man Methoden, die genetische Bedingtheit von Umwelt unterscheiden können. Und dann kommt immer bei dieser genetischen Forschung, überall steht sozusagen in den Einleitungen, dass die die genetische Grundlage herauszufinden, zum Beispiel für Schizophrenie. Das ist die Grundlage, diese Erkrankung richtig behandeln zu können und also einmal richtig verstehen zu können und dann richtig behandeln zu können. Also das wird immer versprochen und damit wird die Notwendigkeit der genetischen oder ja, der Genforschung sozusagen untermalt. Genau, für die psychiatrische Genetik gibt es zwei Hauptforschungszweige. Einmal die Verwandtschaftsforschung, die sozusagen aus sozusagen Häufung bei Verwandten auf genetische Ursprünge schließt. Das fängt an sozusagen mit Familienstudien, Zwillingsstudien und Adoptionsstudien. Und dann der andere Strang, sozusagen die molekulargenetische Forschung, die versucht, die Gene selber zu finden, die für irgendeine Eigenschaft oder Krankheit verantwortlich sein sollen. Genau, dann etwas sozusagen Geschichtliches, wenn man sich das anguckt, wo fängt genetische Forschung überhaupt an, dann ist der Zusammenhang oder der Beginn ist ziemlich deutlich, hat das mit Eugenik und eugenischen Sterilisationsprogrammen bzw. der Rechtfertigung damit zu tun, also dass Vererbung, für Eugenik braucht man sozusagen, dafür argumentieren zu können, braucht man Vererbung, weil sonst hätte es ja keinen Sinn. Und in dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, war das weltweit, hatte es Hochkonjunktur, nicht nur, wie man denken könnte, in Nazi-Deutschland sozusagen später, sondern auch in den USA, auch in England. Überall gab es Bewegungen für Eugenik und sozusagen wissenschaftliche Bestrebungen, in Anführungsstrichen wissenschaftlich. Genau, die Vererbung ist dann das Argument für die Minderwertigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Betroffenen, das Argument für die Notwendigkeit, diese zu sterilisieren, damit ihre schlechten Gene oder ihre nicht weitergetragen werden. Und damit das Versprechen dadurch, dass zugrunde oder die Bedrohung, dass die Gesellschaft an der Last der Erbkranken sozusagen, die immer mehr und immer teurer werden würden, zugrunde gehen würde. Und das könnte man halt eben mit Eugenik verhindern und eben den starken Menschen züchten, sozusagen, oder nicht züchten, sondern erhalten. Das habe ich hier sozusagen mal so ein paar bildliche Beispiele. Das hier ist aus den 20er bis 30ern von der English Eugenics Society. Könnt ihr mal auf euch wirken lassen. Also und da zum Beispiel das mittlere Bild würde man ja eigentlich jetzt erstmal, oder hatte ich jedenfalls, als ich es danach geguckt hatte, als ich es erstmal so gesehen hatte, dachte ich eher, das käme aus Deutschland, aber das waren halt sozusagen öffentliche Werbeposter in England. Ja, okay, ich kann es ja nochmal so, also ganz links, Verrücktheit ist erblich und Resultat des Zusammenkommens von sozusagen Nicht-Fitten. Und dann das ökonomische Argument, 1911 gibt es 108.000 Leute in Irrenhäusern und in der Mitte nur der gesunde Samen soll gesät werden. Und dann auch, was ja auch ziemlich absurd ist für die Zeit, wird aufgefordert, seine Samen Erbkrankungen untersuchen zu lassen, obwohl da die ja weit von entfernt waren, das zu können. Und genau, wenn man beim Verlieben, sollten die Eltern darauf achten, dass sich ihre Kinder in die richtigen und eben nicht in die bösen und unmoralischen oder moralisch Verfallenen verlieben sollten. Das Gleiche gibt es auch in den USA. Das hier sozusagen, das linke ist von einer eugenischen Gesellschaft, das ist, soweit ich das verstanden habe, ist das in Yale angeschlagen in der Universität und dann gibt es hier rechts sozusagen so einen Fragebogen über sozusagen Informationen über Sterilisation. Und in den USA wurden auch, in allen westlichen Ländern wurden auch Sterilisationen in großer Zahl durchgeführt bei psychisch Kranken oder als psychisch Kranken betitelten. Genau, und das ist dann in Deutschland, wo jetzt hier mit dem, ja, mit den Kosten, die die Erbkranken machen, für Eugenik geworben wird und hier der starke rechts der starke Arier, der die Erbkranken auf seinen Schultern trägt und daran zugrunde zu gehen droht. Genau. Genau, in der Zeit sind dann die ersten Studien sind sogenannte Stammbaumstudien. Das ist hier von Davenport, das war auch ein Eugeniker. Und ich weiß nicht, ob man es so gut lesen kann, aber die Kategorien, die da drin vorkommen, sind dann, da die Buchstaben sagen halt, wer was in dieser Familie war. Und Feeble-Mindedness, das heißt Schwachsinnigkeit, A ist Alkoholismus, C Kriminalität, sexuelle Immoralität, Epilepsie, migränisch, neurotisch und Tuberkulös, das sind sozusagen die Kategorien, die sozusagen als wo gezeigt, damit sozusagen untermalt werden sollte, dass das erblich ist. Später. Kannst du kurz erklären, wie das dann funktioniert hat? Also, na, das ist einfach sozusagen eine Aufstellung. Ja? Also ja, ist nicht darauf geschlossen, weil in der zweiten Reihe hier schon zweimal vorkommt. Doch. Das ist genau dann so, dass ich. Genau, so ähnlich wie bei so diesen Mendelschen Gesetzen. Dass, also danach richteten sich ja diese Stammbaumgenetik. Man sagt, okay, hier kommen Alkoholiker und Neurotiker zusammen und dann gibt es da besonders viele Alkoholiker und Schwachsinnige in dem ganz rechten, zum Beispiel bei 14 und 15. Achso, Pellagra, achso, ja, das stimmt, das hätte ich. Pellagra ist sozusagen auch so eine klassische, das ist eine Vitaminmangelkrankheit, die aber erstmal als erblich angesehen wurde und wo dann später herausgefunden worden ist, dass das an einem, ich weiß nicht mehr, an irgendeinem, nicht Vitamin C, sondern jedenfalls an einem Vitaminmangel lag, aber wo dann halt die Umweltbedingungen, dadurch, dass alle Familienmitglieder diesem Mangel ausgesetzt waren, also es ist halt in. Da wurde irgendwie in Afrika entdeckt und dieser Vitaminmangel von Unterernährten quasi wurde dann als erblich, weil er sich genauso darstellt. Eben alle Familienmitglieder oder viele von Familienmitglieder hatten halt dann diese Erkrankung, die auch psychische Symptome hatte. Genau, also das ähneln die Symptome ähneln der Schizophrenie. Ja, genau. Genau, dann. Im Folgenden werden die dann halt sozusagen, wird es etwas wissenschaftlich oder dann kommt ein naturwissenschaftlicher Ansatz da oder mehr naturwissenschaftlicher Ansatz da rein. Es werden systematische Familienstudien gemacht ab den 20ern und das Prinzip ist, sich bei verwandten Eigenschaften anhäufen, dann könnte man daraus schließen, dass diese erblich sind. Die erste, bezogen auf Schizophrenie, die erste Studie ist von Franz Kallmann, ein deutscher Psychiater, der dann, der hat The Human Genetics of Schizophrenia, hat er aber in den USA veröffentlicht, weil er wegen jüdischer Vorfahren dort emigrieren musste. Und der schreibt im Vorwort zu dieser Studie, den entscheidenden Beweis für die Vererblichkeit von Schizophrenie anzutreten und auf diese Weise dabei zu helfen, ein verlässliches Fundament für die psychiatrische Praxis in Klinik und Rassenhygiene zu schaffen, dass das das Ziel dieser Studie ist. Der war auch in den USA weiter ein radikaler Verfechter der Eugenik und Zwangssterilisation und gehörte dann nach dem Krieg, war es natürlich erstmal, war die Eugenik nicht mehr so en vogue und gehörte aber zu den Gründern der American Society of Human Genetics, wo man halt sozusagen, das heißt, damit will ich nicht sagen, Genetik ist zwangsläufig, sozusagen kommt zwangsläufig daher, aber es gibt auf jeden Fall personelle Überschneidungen sozusagen, wo das halt nahtlos aus dieser Zeit dann übergeht. Und die Daten für die Studie hat er von Ernst Rüdin, das war sozusagen sein wissenschaftlicher Ziehvater und das war einer der Protagonisten der Rassenhygiene und der sozusagen eine führende Person in Nazi-Deutschland war. diesbezüglich. Und ja, der war auch als Kriegsverbrecher interniert und wurde auf Initiative von Keimann und Max Planck, da die jetzt leider, das habe ich jetzt zufällig entdeckt, nicht mehr genauer was über, was Max Planck eigentlich für einer, das kennt man ja so, war, das werde ich nachmachen. Genau, und in der Todesanzeige des Max-Planck-Instituts stand, dass Ernst Rüdin einer der hervorragendsten Begründer der genetischen Forschung in der Psychiatrie gewesen sei, 1952. Genau, jetzt kommen wir sozusagen zu der aktuellen genetischen Forschung. Also da wird anerkannt, jedenfalls von den meisten, dass familiär nicht gleich genetisch ist, dass man Familienstudien höchstens für Hypothesenbildung benutzen kann. Also dass man da, wenn da eine Anhäufung ist, dann kann man daraus, ja, kann man eine Hypothese ableiten, dass das vererblich sei. Und aber auch sozusagen Environmental Theories, also Umwelttheorien, die von Umweltbedingtheit von irgendwelchen Sachen ausgehen, die begründen das auch, also könnten das genau, also das könnte man genauso aus den Familienstudien, kann man genauso die Umweltbedingtheit begründen und sagen, dass wenn sich etwas familiär anhäuft, dann ist das, weil die ähnliche Umweltbedingungen haben. Aber genau, man kann auf jeden Fall schließen, man kann aus Familienstudien nicht unterscheiden, ist etwas umweltbedingt oder genetisch. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Meinst du, kann man zu dem Zeitpunkt nicht oder kann man grundsätzlich nicht? Kann man grundsätzlich nicht. Also wenn man, also intuitiv, wenn man Zwillinge jetzt auseinandernehmen würde? Dazu komme ich gleich. genau. Also moderne, ja nicht nur psychiatrische, sondern überhaupt Familienstudien müssen bestimmten Standards entsprechen, damit man überhaupt was damit anfangen kann. Also es muss ICD-10 oder DSM-4 oder was auch immer definierte Diagnosen geben, es muss strukturierte diagnostische Interviews geben, es muss Kontrollgruppen geben und vor allem muss es blinde Diagnosen geben. Das heißt, der Rater oder der Diagnostiker darf nicht wissen, zu welcher Gruppe der Proband gehört. Und das vor allem angesichts dessen natürlich, dass die Leute, die solche Studien machen, meistens sozusagen Verfechter genetischer Theorien sind. Und für Studien vor 1970 treffen diese Kriterien eigentlich meist nicht zu. Trotzdem werden diese halt weiter, also das geht auch dann auch, bezieht sich auch auf Zwillingsstudien, werden weiter zitiert und sind sozusagen Grundlage, wenn man sich, es ist halt auch so eine Studie zu, wenn man sich Lehrbücher anguckt, werden halt ganz viele wissenschaftlich mangelhafte Studien weiter als Begründung für genetische, also oder als Begründung für Genetik zitiert. Genau, und nochmal betonen will ich, egal ob eine Familienstudie diesen Standards entspricht oder nicht, man kann aus familiären nicht gleich schließen, dass es genetisch ist. Genau, dann gibt es halt schon auch, hier ist ein sozusagen Doktor, was jetzt, na, Ottmar von Verschür ist mit Zwillingen, der ist sozusagen auch aus quasi ein Nazi-Wissenschaftler, der ein Vorreiter der Zwillingsstudien war. Bei Zwillingsstudien gibt es sozusagen zwei Settings, einmal die klassischen Zwillingsstudien, die erkläre ich gleich, und dann Studien mit getrennt aufgewachsenen Zwillingen. Und die sind halt massenhaft eingesetzt worden, also jetzt, das Bild ist vielleicht jetzt ein bisschen fehl am Platz, aber zur Erforschung von IQ, Persönlichkeit, somatischen und psychischen Erkrankungen. Und die dienen halt in Lehrbüchern, wenn man halt irgendwie was von Genetik, dann kommen eigentlich in jedem Lehrbuch, was man so in Psychologie, Medizin und sonst wo und in den Medien sind, werden diese Zwillingsstudien halt zitiert, also eher als die Familienstudien. Genau, die klassische Zwillingsstudien vergleicht eineiige, also Monozygote mit zweieiigen, also die Zygoten gleichgeschlechtlichen Zwillingen. Und die theoretische Annahme ist, dass also MZ, monozygote Zwillinge 100% gleiche Gene haben und, oder ja, kann man vielleicht von ausgehen, und die Zygote haben höchstens 50% gleiche Gene. Und dann die nächste Annahme ist, dass sozusagen das eineiige Zwillingspaar und das zweieiige Zwillingspaar, die wachsen ja beide zusammen auf, das heißt, die haben jeweils Die Paare haben jeweils gleiche Umweltbedingungen und diese Hypothese, wo ich dann später nochmal genauer zu kommen, die kann man bezeichnen als Equal Environment Assumption, EEA. Und genau, das Konzept ist, wenn die eineigen Zwillinge eine höhere Konkordanz, das heißt höher, also mehr häufiger die gleichen Eigenschaften oder ja, häufiger die gleiche Eigenschaft haben als Zweieige, dann ist das nicht umweltbedingt, weil die haben ja die gleichen Umweltbedingungen, sondern dann ist es genetisch. Hier sozusagen ein populärwissenschaftliches Beispiel, wo gefolgert wird, wo sozusagen gesagt wird, man könnte sogar daraus folgern, hier links im unteren, wenn die Intelligenz von Zweieigen Zwillingen unterschiedlich ist, dann ist das auch genetisch bedingt. Genau. Also hier ist natürlich dann eigentlich auch falsch dargestellt, dass es eben, hier sollen ja wahrscheinlich lange Haare weiblich und kurze Haare männlich heißen. Das müssen halt, die Zweieigen müssen halt gleichgeschlechtlich sein, sonst nützt das nicht so viel. Genau. Also und notwendige Annahmen sind für Zwillingsstudien, dass diese sozusagen die Eigenschaft, also das, was man bei Zwillingen erhebt, auf die Allgemeinbevölkerung übertragbar ist, dass eben diese Equal Environment Assumption stimmt, dass es nur monozygote und dizygote Zwillinge gibt und nichts dazwischen und vor allem, dass man diese unterscheiden kann, das ist nämlich gar nicht unbedingt so einfach und dass wiederum die Prävalenz der Eigenschaften bei Zwillingen und na gut, das ist ja das, eigentlich das gleiche wie oben und bei Zwillingen und Nicht-Zwillingen gleich verteilt ist. Genau, man geht so vor, das ist ja gar nicht so einfach. Es gibt da eben nicht so viele Zwillinge, man weiß ja, wie schwierig, oder wer schon mal irgendwas geforscht hat mit Probanden, weiß, das ist gar nicht so einfach. Und mit Zwillingen ist es natürlich nochmal wesentlich weniger einfach, weil weltweit ist jede 40. Geburt eine Zwillingsgeburt und dann gibt es ein unterschiedliches, also meistens sind Eineige seltener, aber da gibt es halt große regionale Unterschiede. Genau, man nimmt dann, es gibt ein Zwillingsregister oder Krankenhausregister und da versucht man halt diese Zwillinge zu finden, sie dann für die Studie zu registrieren sozusagen oder zum Mitmachen zu bewegen und dann muss man noch unterscheiden, muss man halt nochmal gehen, das wird dann anhand von Blutproben gemacht, ob sie jetzt tatsächlich genetisch, also eineich oder zweieich sind. Ja? Die Prävalenz, was da vorne gerade stand, kann man jetzt nochmal ausführen? Also da geht man einfach von vornherein davon aus, dass das gleichberechtigt ist. Man könnte ja sagen, bei Zwillingen ist jetzt Schizophrenie grundsätzlich sowieso viel häufiger als bei Nicht-Zwillingen aus irgendeinem Grund. Die Hypothese ist, dass es gleich ist, dass Zwillinge und bezüglich der Eigenschaft Zwillinge und Nicht-Zwillinge eine gleiche Prävalenz haben. Also eine gleich häufige, also durchschnittlich gleich häufige Eigenschaftsverteilung. Also die Annahme muss man ja auch machen, also das gehört eigentlich zu dem oberen Punkt. Das muss man ja dann, damit man es übertragen kann, müsste man ja sagen, Zwillinge sind halt vergleichbar mit der Nicht-Zwillingsbevölkerung. Genau, für Schizophrenie gibt es dann vor 1970, was man sagen könnte, liegt an dem Design der Studien eine Konkordanzrate von 50% bezüglich Schizophrenie. Das heißt sozusagen, wenn ein Zwilling sozusagen die Diagnose Schizophrenie hatte, dann hatte das der zweite zu 50% auch. Und später wird das halt ein bisschen niedriger, weil die Studien besser werden, könnte man jedenfalls meinen. Auf jeden Fall ist bei beiden ungefähr, dass die Konkordanz 3 bis 4 Mal so häufig ist, bei Eineigen wie bei Zweieigen. Und das gilt auch, also ähnliche Daten gibt es dann auch für andere psychische Erkrankungen. Das heißt sozusagen, dieser Zusammenhang ist wohl schon, kann man schon sagen, dass es da ist, dass zweieige Zwillinge oder dass die Konkordanz eben höher ist. Aber die Frage ist, sagt einem das was über die Gene? Genau, es gibt dann viele methodische Probleme. Vor 1970 sind eben die Studien, die Diagnosen werden nicht verblindet gemacht, die Diagnosen sind meistens wenig standardisiert. Also, wie zum Beispiel, dass Schizophrenie bis schizoide Persönlichkeitsstörungen sozusagen in die da reinzählt und genau, dann ist die Frage nach der Reliabilität und Validität der Eigenschaften allgemein, dann eben diese Unterscheidung von zwei Eigen- und Eineigen-Zwillingen ist, hat Schwierigkeiten. Dann die Untersuchungs-, sozusagen die Populationen, die untersucht werden, jetzt bezüglich sozioökonomischem Status und so weiter. Dann, dass es relativ kleine Gruppen sind. Und dann das Haupt- oder ein wichtiger Faktor auch, dass eben die Leute, die das erforschen, eben die fest davon überzeugt sind, dass es genetische, vererbliche Merkmale sind, die sie untersuchen. Genau, aber das Haupt-, wenn man jetzt sagt, alles wird richtig gemacht und alles wird wissenschaftlich korrekt gemacht bei einer Zwillingsstudie, ist eben ein Problem. Stimmt es wirklich, dass eben dass eineiige Zwillinge und zweieiige Zwillinge die gleiche Umwelt haben? Das heißt, in den 60ern war das ein amerikanischer Psychoanalytiker, Don D. Jackson, der da sozusagen das methodisch kritisiert hat und gesagt hat, dass sozusagen die Zwillingsforschung selber gezeigt hat, dass eineiige Zwillinge eine viel ähnlichere Umwelt haben. Das heißt, in dem Sinne, dass sie, weil sie ähnlicher aussehen, weil sie häufiger gleich gekleidet werden, weil sie häufiger verwechselt werden, weil sie eher gleich behandelt werden. Sie haben häufig engere Beziehungen, häufiger gleiche Freunde. Das heißt, sozusagen, man kann nicht davon, also es ist sehr gewagt, davon auszugehen, dass es das Gleiche ist, ein zweieiiger Zwilling zu sein, wie ein eineiiger Zwilling. Also das ist wirklich, dass diese Equal-Environment Assumption stimmt. Und das ist sozusagen unabhängig von diesen anderen Sachen, wenn das nicht gegeben ist, dann nützen einem die Zwillingsstudien wieder überhaupt nichts für. Dann, weil wenn sie eben keine gleichen Umweltbedingungen haben, dann kann man damit auch nicht zeigen, dass es, welcher Anteil davon genetisch ist. Und darum gab es auch nach dieser Kritik von Don D. Jackson, die wurde dann auch von den Zwillingsforschern sozusagen ziemlich weithin akzeptiert, sodass es erstmal die Zwillingsforschung ziemlich einen Knick gekriegt hat, weil eben klar war, mit normalen Zwillingsstudien kann man eben nicht zeigen, dass irgendwas genetisch ist. Genau. Und ohne diese Equal Environment Assumption funktioniert die Zwillingsforschung eben nicht. Man kann mit der Zwillingsmethode dann nur noch zeigen, die Umwelt von eineigen Zwillingen ist ähnlicher als die Umwelt von, oder das könnte man jedenfalls damit zeigen, als von zweieigen Zwillingen. Darum haben sie eine höhere Konkordanz, weil sie ähnlichere Umweltbedingungen haben. In den 90ern kommt dann die Zwillingsforschung wieder massiv zurück, vor allem mit ADHS-Studien, wo dann wieder, wie sozusagen vor dieser Kritik, wieder geschlossen wird, aus einer höheren Konkordanz auf eine genetische Basis der untersuchten Eigenschaften geschlossen wird. Und jetzt geben die zwar zu, wenn man sich auch, das kann man auch nachlesen in diesen ganzen Studien, dass sie dass diese Equal Environment Assumption nicht haltbar ist, aber sie sagen einfach, diese gleicheren Umweltbedingungen sind aber nicht trait relevant, das heißt also, die Umweltbedingungen sind nicht gleich in Bezug auf die untersuchte, also als zum Beispiel als Auslöser von der Schizophrenie kann man, ja, das postulieren sie einfach so und überlassen es quasi den Kritikern zu beweisen, dass diese Umweltbedingungen bezüglich der Schizophrenie zum Beispiel gleicher sind. Oder eine andere Argumentationslinie ist, dass die eineiige Zwillinge sich eine ähnlichere Umwelt selber schaffen, weil sie genetisch ähnlicher sind. Wo man sagen kann, das Erste ist sozusagen wissenschaftlich nicht haltbar, weil die müssten zeigen, dass die Umweltbedingungen sozusagen nicht, also es geht ja gerade darum, dass davon ausgegangen wird, die Umweltbedingungen sind gleich und darum ist es genetisch. Und wenn man jetzt sagt, die Umweltbedingungen sind zwar nicht gleich, aber nicht bezüglich, dass es halt finde ich, offensichtlich sehr weit hergeholt. Und das andere, dass die, selbst wenn die eineigen Zwillinge sich ihre Umwelt aufgrund ihrer genetischen Eigenschaften selber schaffen würden, ändert es nichts daran, dass ihre Umweltbedingungen gleicher sind. Das heißt, also es ist ganz egal, warum die Umweltbedingungen gleicher sind. Wenn sie gleicher sind oder nicht unterschiedlich sind bei eineigen und zweieigen Zwillingen, dann kann man eben nicht auf Gene schließen. Genau, also man kann sagen, es ist ein zirkuläres Argument, weil eben weil gesagt wird, dass diese es dreht sich halt im Kreis, dass man dann sagt, dass die Umweltbedingungen seien halt nicht eigenschaftsrelevant. Und was sozusagen eine weitere Kritik daran ist, dass das auch hieße, dass man dann auch Familienstudien wieder machen könnte, weil da kann man ja dann auch postulieren, die Eigenschaften, die die sozusagen Familienmitglieder oder die Umweltbedingungen, die Familienmitglieder teilen, sind nicht eigenschaftsrelevant. Also kann man auch wieder mit Familienstudien genetische Ursprünge belegen. Da machen nämlich Familien in dem Sinne sozusagen, macht es überhaupt gar keinen Unterschied mehr, ob es Zwillings- oder Familienstudien sind. Andrew, die Annahme, dass aufgrund von den Genen man die gleiche Umwelt aufsucht, war die irgendwie bestätigt oder war das nur so ein Gedankengang? Das ist sozusagen in der Argumentation, warum Zwillingsstudien weiter benutzt werden können oder wieder benutzt werden können. Gibt es eine Studie dazu, dass genetisch Verwandte grundsätzlich die gleiche Umwelt aufsuchen würden? Nee. Das ist ja auch sozusagen an den, da müsste man ja erstmal wissen, dass sie, also bei Zwillingen, das könnte man ja dann wieder nur bei Zwillingen zeigen, weil die, also es ist halt, dreht sich halt im Kreis. Ja, weil es so krass unwissenschaftlich einfach wird. Ja, genau, ist es aber auch, wenn man diese Studien liest, wenn man da Zitate aus diesen Studien, dann wird es halt einfach sozusagen um den heißen Brei rumgeredet und irgendwie gesagt, ja, wir können das aber trotzdem machen, obwohl tatsächlich zugegeben wird, die Umweltbedingungen sind nicht gleich und damit sozusagen in diesen Studien, in diesen Zwillingsstudien selber, eigentlich die Forscher sich die eigene Grundlage damit entziehen, dass sie das quasi bestätigen, dass diese Annahme eben nicht stimmt, dass die Umweltbedingungen gleich sind. Gibt es da irgendwie Schwierigkeiten mit oder könnt ihr auch eingreifen, wenn ihr denkt, dass, oder wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt? Ich überlege gerade auf diese Sache mit den Umweltbedingungen so hart ist, wie du sie formulierst. Also, dass nicht sicher ist, ob diese Annahme stimmt, heißt ja nicht dasselbe, wie das sicher ist, dass diese Annahme nicht stimmt. Ja, aber es ist also in der allgemeinen Zwillingsforschung, wo es nicht um Gene wird, da wurde sozusagen gezeigt, dass eben eineige Zwillinge wesentlich ähnlichere Umweltbedingungen haben. Umweltbedingungen meint halt alles, was drumherum ist, als zweieige, weil sie eben, also zum Warum ist auch sozusagen, das wird dann natürlich dann nicht, ist dann hypothetisch, aber dass es jedenfalls so ist, dass sie häufiger engere gleiche Freunde haben, dass sie häufiger verwechselt werden, dass sie häufiger Identitätskonfusionen haben und so. Und das sind sozusagen dieselben Forscher, die dann auch quasi diese genetischen Zwillingsstudien machen. Die haben das quasi selber bestätigt, dass eben diese Annahme nicht haltbar ist, dass sie gleiche. Also und das ist ja auch sozusagen, ja, und ohne diese Annahme funktioniert eben dieses Genargument nicht mehr. Dann ist die nächste Richtung, was dann ja, wenn man, also als ich zum Beispiel mal im Studium einen Psychiater danach gefragt habe, wie das denn gezeigt worden ist, dann kam er mit den getrennt aufgewachsenen Zwillingen. Da ist jetzt das Problem, es gibt sozusagen die erste Studie mit getrennt aufgewachsenen Zwillingen war so in den 60ern das war ein großer Zwillingsforscher, Cyril Bird in England, der ganz viel über Intelligenz geforscht hat, wo nach seinem Tod dann, der war halt so eine Koryphäe, rausgekommen ist, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass er sich seine Probanden ausgedacht hat, weil zum Beispiel, weil er viel mehr Zwillinge gefunden hat, als statistisch zu finden waren und dann auch, das war halt sehr fragwürdig, auch wieder vor den 70ern und dann, ja, was natürlich die Schwierigkeit ist bei getrennt aufgewachsenen Zwillingen, die muss man halt erstmal finden. Das ist natürlich noch extrem viel schwieriger, als überhaupt Zwillinge zu finden. Und genau, dann gibt es Studien, die das sozusagen gemacht haben. Es geht aber in diesen Studien meist nicht um psychische Erkrankungen, sondern es geht sozusagen, weil es natürlich eine Sache ist, überhaupt diese getrennt aufgewachsenen Zwillinge zu finden, aber wenn ich jetzt auch noch welche finden will, die dann auch noch eine Schizophrenie haben, wird es natürlich ungleich schwerer. Deswegen gibt es keine Studien dazu, keine getrennt aufgewachsenen Zwillingsstudien zu Schizophrenie, sondern es gibt halt nur zu sozusagen Persönlichkeitseigenschaften oder zu Intelligenz. Und da gibt es halt diese drei großen oder relativ großen Studien aus der neueren Zeit. Und diese sind aber auch relativ klein. Genau, für psychiatrische Erkrankungen gibt es halt nur Fallstudien. Das habe ich schon gesagt. Und dann ist die Frage immer, wann wurden die überhaupt getrennt? Das ist ja auch sozusagen, was wird als nach der Geburt getrennt definiert? Das ist nämlich auch gar nicht so klar. Genau, methodische Probleme sind sonst, dass es sozusagen eine Verzerrung zu ähnlicheren Zwillingen gibt, dadurch, dass eher die ausgesucht werden, sagen jedenfalls sozusagen, sagt, also auf den ich mich jetzt hier viel beziehe, Jay Josephs heißt er, der ist sozusagen so ein methodischer Kritiker der Zwillingsstudien, der sagt, dass genau, also meist sind die, haben die ähnliche sozioökonomische und kulturelle Bedingungen, weil sie dann halt in eine ähnliche Schicht sozusagen adoptiert worden oder gegeben worden sind. Häufig sind die auch nicht mal in anderen sozusagen richtig adoptiert, sondern leben halt im, weiß nicht, bei dem Onkel oder der Tante. In diesen Studien, in den neueren Studien, also in den alten Studien gibt es meist ziemlich viel biografische Details, aber in diesen genannten gibt es fast gar keine biografischen Details, das heißt, man kann nicht wirklich nachvollziehen, was das überhaupt für Situationen oder was, ja, was das für Zwillinge sind. Und eben dann das Problem, dass die erst meist gar nicht so früh getrennt worden sind. Das heißt, man kann eigentlich nur sagen, es gibt Studien zu teilweise getrennt aufgewachsenen Zwillingen. Genau, bei dieser schwedischen Studie gilt als nach der Geburt getrennt bis zum 11. Lebensjahr. Bei der finnischen Studie bis zum 5. und bei dieser amerikanischen Studie, wo insgesamt auch nur, muss man auch sagen, die Größen sind halt hier 30, bei denen habe ich vergessen nochmal nachzugucken, aber hier bei denen sind es 100 Paar, das ist sozusagen, sind sehr kleine Größen und das ist, würde ich sagen, schon ziemlich fragwürdige Definition von nach der Geburt getrennt bis zum 5. Lebensjahr. Genau. Aber wiederum da gibt es, auch wenn das alles korrekt laufen würde, ein großes oder ein methodisches Hauptproblem, dass die Kontrollgruppe immer ist, also es sind ja eineige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt worden sind, und die Kontrollgruppe in diesen ganzen Studien sind eineige Zwillinge, die gemeinsam aufgewachsen sind. Und die haben aber sozusagen, teilen wichtige Umwelt, sozusagen Umweltfaktoren mit der Gesamtbevölkerung in dem Alter, also das kann man für Persönlichkeitseigenschaften ist sozusagen das Alter, die Ära sozusagen, also ob man in den 60er Jahren oder in den 90er Jahren aufgewachsen ist, ein großes Unterschied, das Geschlecht, das gleiche Aussehen und dann auch wieder die sozioökonomischen und kulturellen Bedingungen und zumindest eine gleiche pränatale Umwelt. Das heißt, die Frage ist, sind getrennte eineige Zwillinge einander ähnlicher als zufällig Gleichaltrige einer bestimmten Zeitepoche und gleichen sozioökonomischen Status? Das heißt eigentlich, um für das zu kontrollieren, dass zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, die mögen die Beatles beide, dann wird das auch auf viele andere aus der Generation zutreffen. Das heißt, man müsste, die eigentliche Kontrollgruppe wäre nicht verwandte und bekannte Paare, die nach allen anderen Bedingungen gematcht sind, um eben für diese Umweltbedingungen kontrollieren zu können. Das heißt, diese Studien haben halt sozusagen einen entscheidenden methodischen Fehler begangen, zusätzlich zu diesen ganzen anderen methodischen Problemen. Und diese Studien gibt es bisher noch nicht. Aber wenn man sozusagen wenn man das machen könnte, ein getrenntes Zwillingsstudiendesign zum Nachweis von genetischen Erkrankungen, dann müsste man eben nicht eineiige Zwillinge als Kontrollgruppe nehmen, sondern Nicht-Zwillinge. Ja? Also kannst du vielleicht noch erklären, denn im Klärchen ist es jetzt logisch, dass man die mit gemeinsam aufgewachsenen und zugrückten Zwillingen vergleicht, weil man da ja jetzt sagen kann, die einen haben die gleiche Umwelt, die anderen haben eine unterschiedliche Umwelt. Das heißt, wenn es Unterschiede in beiden Gruppen gibt, dann muss es an der Umwelt liegen, kann es irgendwie gehen. Aber wenn jetzt sozusagen, wenn man jetzt zwei Leute nimmt aus der gleichen Generation, also du hast sozusagen, einmal hast du die getrennt Aufgewachsenen, dann die Zwillinge und dann zwei irgendwelche, die sozusagen für Alter und Geschlecht und sozioökonomischer Status und so gematcht sind. Und die könnten ja alle drei genau das Gleiche haben. Sozusagen, dass sie zum Beispiel alle die Beatles mögen. Ja. Das heißt, in dem einen, wenn ich nur die Zwillinge betrachte, dann habe ich nicht ausgeschlossen, dass ich einfach nur gezeigt habe, die haben halt sozusagen Eigenschaften, die ihrer Zeit entsprechen. Ja, aber das sind ja das Ergebnis, das die Forscher haben wollten. Nee, die wollen das Ergebnis haben, dass es genetisch ist. Ja. Und darum müssen sie als Kontrollgruppe eben nicht genetisch Verwandte haben. Und sie haben als Kontrollgruppe auch genetisch Verwandte und kontrollieren eben nicht für die gleichen Umweltbedingungen. Also für die sozusagen nicht, für die sozusagen allgemeinen Umweltbedingungen, sozusagen außerfamiliäre Umweltbedingungen. Dafür kontrollieren sie halt eben nicht. Aber nichts, also wie dem auch immer sei, diese Studien sozusagen bezogen auf psychische Erkrankungen gibt es halt gar nicht und ist auch fraglich, ob die sozusagen überhaupt möglich sind, weil die Frage ist, findet man diese eineigen Zwillinge nach der Geburt getrennt überhaupt für zum Beispiel Schizophrene, für Schizophrenie. Da müsste man ja erstmal sozusagen eine genügende Anzahl finden und das gibt es sowieso nicht. Genau, also sozusagen meine Message, es ist sozusagen anhand mit dem, was es gibt an Familien, mit Familienstudien ist es nicht möglich, mit Zwillingsstudien ist es auch nicht möglich, genetische Ursachen zu zeigen, mit nach der Geburt getrennten, wenn die sozusagen direkt nach der Geburt getrennten, wäre es vielleicht möglich, die Frage ist natürlich noch, was ist sozusagen am pränatalen Umweltbedingungen, sozusagen, das kann man ja auch nicht daraus, also das lässt sich ja sozusagen nicht eliminieren aus dieser, das heißt, damit ist es, und eben die Machbarkeit von diesen getrennt aufgewachsenen Zwillingsstudien ist fragwürdig, das heißt sozusagen auf diesem Zweig der psychiatrischen Genetik, nämlich der Verwandtschaftsforschung, ist eine genetische Bedingtheit von irgendeiner Erkrankung oder Eigenschaft nicht nachweisbar. Und dann bleibt sozusagen der andere Zweig, nämlich die molekulargenetische psychiatrische Forschung sozusagen. Und da sagen hier zwei Vertreter sozusagen in Reviews, dass es bisher tausende Gene für Schizophrenie zum Beispiel gefunden worden sind, Studien mit gleichen Genen repliziert oder fast nicht, ist kein Gen gefunden. Und das ist nicht sozusagen, dass ich das jetzt oder die Gegner das behaupten, sondern die Leute, die das selber machen, sagen, wir versuchen es die ganze Zeit, aber bisher, die gehen natürlich trotzdem fest davon aus, dass es die gibt, aber bisher haben sie jedenfalls noch nicht gefunden. Weder für Schizophrenie, noch für ADHS, noch für irgendwas anderes. Also für irgendwas Psychisches zumindest. Was immer in diesen Studien am Anfang steht, also der Konsens, auf dem diese molekulargenetische Forschung basiert, ist immer, dass am Anfang steht, es wurde ja in Familien- und Zwillings- und Adoptionsstudien gezeigt, dass genetische Faktoren eine starke Rolle spielen. Deswegen untersuchen wir jetzt die Gene. Und eine weitere Argumentation ist immer, wenn bisher kein Gen gefunden worden ist, also jetzt ist ziemlich klar, ein einzelnes Gen für zum Beispiel Schizophrenie wird nicht gefunden, dann ist die Schlussfolgerung daraus, es ist halt komplizierter. Es sind halt nicht einzelne Gene, sondern es sind Kombinationen aus Gene. Deswegen brauchen wir Genome-Wide Association Studies. Das ist sozusagen eine neue statistische Technik, man braucht dann mehr Computerpower, um die nur zu finden, wie sich sozusagen diese verschiedenen Gene zusammentun, um dann die Schizophrenie zum Beispiel zu verursachen. Oder eine andere ist Copy Number Variation. dass es sozusagen Wiederholungen in Genen gibt und dass die dann dafür verantwortlich sein können, aber die tappen sozusagen weiterhin völlig im Dunkeln. Auch mit diesen Methoden haben sie bisher noch keine replizierbaren Ergebnisse gefunden. Und dieser Jay Josephs sagt, man könnte meinen, jeder Misserfolg begründet, dass es weiter, also je weniger die Gene finden, desto kompletter, die Schlussfolgerung ist nie, es gibt vielleicht keine Gene für diese Erkrankung, die zu finden wären, sondern es ist halt komplizierter als bisher geglaubt. Genau, weitere Probleme sind, dass halt eben durch diese Masse an Tests, dadurch, dass sie immer ganz, ganz viele, sozusagen alle den ganzen Genomcode oder bestimmte Gruppen vergleichen, machen sie halt unendlich viele Tests, müssen dafür korrigieren und haben deswegen, oder korrigieren dafür dann manchmal mehr oder weniger, haben halt sehr viele falsch positive Ergebnisse. Und dann ist natürlich auch eine Fragwürdigkeit an, wie reliabel und valide sind eben die Eigenschaften, wie zum Beispiel Schizophrenie. Wie klar definiert ist Schizophrenie? Und das wäre natürlich die Grundlage, um dafür ein Gen zu finden, ist, dass diese Schizophrenie eine klar definierte Krankheitsentität ist. Und selbst wenn ein Gen sozusagen mit einem, also wenn man jetzt sagen wir bei den Schizophrenen Diagnostizierten ein bestimmtes Gen häufiger auftauchen würde als in der Normalbevölkerung, heißt diese Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Das heißt nicht, dass wenn ein Gen ganz häufig auftaucht, dann ist es auch der Grund ist für die Schizophrenie. Kann auch einfach so sein, ohne dass es kausal zusammenhängt. Genau. Und dann, was auch immer da im Anfang, sozusagen in den Einleitungen von diesen Studien steht, dass es notwendig ist und ein großer Erfolg wäre und für die Behandlung dieser Krankheiten unerlässlich ist, die genetische Basis zu finden. Es bleibt aber unklar, warum das überhaupt der Fall sein soll, sozusagen, inwiefern irgendwie die genetische Basis zu finden einen therapeutischen Vorteil bringen würde. Genau, also jetzt sozusagen so Hypothesen sind, dass genetische Ursachen für keine psychische Erkrankung belegt sind. Nach sozusagen insgesamt 100 Jahren nicht Genforschung, sondern sagen wir Vererbungsforschung. Es bleibt immer noch reine Spekulation, dass irgendwelche psychischen Erkrankungen genetisch bedingt seien. Und eine mögliche Schlussfolgerung daraus wäre ja, es gibt gar keine solchen Gene oder keine genetische Begründung. Und dann sozusagen so ein anderer Punkt, dass ich meistens finde, wenn bei psychischen Erkrankungen jetzt von einer multifaktoriellen Ursache ausgegangen wird, dann ist es sozusagen vermeintlich pluralistisch und man bezieht Umweltbedingungen mit ein. Aber eigentlich ist es quasi eine Hintertür, um auch genetisch da reinzubringen, obwohl es überhaupt gar keine Belege dafür gibt. Das heißt sozusagen multifaktoriell heißt eigentlich eben auch genetisch. Genau, und ich glaube sozusagen, und da wären wir dann bei dem kritisch-psychologischen. Ja? Zu diesem multifaktoriellen, du hast kurz vorhin Genkombination genannt, aber es gibt ja eben diese Gen-Umwelt-Kombination. Ich kenne jetzt nur ein Beispiel, aber weil du sagst, das impliziert eben auch, dass es genetisch ist und dafür gibt es keine Beweise. So. Ja. Und ich kenne jetzt dieses klassische Beispiel mit diesem MAOH-Gen. Mhm. Also das Gen alleine kann nicht für Aggression sorgt oder für aggressives Verhalten, aber in Verbindung mit einer Vergewaltigung zum Beispiel oder einer sexuellen Belästigung eben zu aggressivem Verhalten führt. Also dass das Gen dafür verantwortlich ist, also das ist das, was mir gelernt worden ist in Persönlichkeitspsychologie das letzte Jahr. Also ich würde behaupten, also ich kenne jetzt sozusagen nicht die Studie, aber ich würde sagen, wenn du dir die Studie dazu genau anguckst, dann wird das dir ziemlich schnell fragwürdig vorkommen, weil das wäre ja sozusagen dann hieß es ja, an dieser Stelle wäre gezeigt worden, es gibt einen genetischen Zusammenhang, was ja den selber hier zitierten, bis 2010 zumindest, aber auch in neueren Sachen sagen ja selber, sie haben noch nichts gefunden. Also haben sie auch nicht das gefunden. Würde ich jetzt einfach behaupten. Aber ich kenne jetzt. Also vergleichende Beispiele. Ich würde sagen, dass diese Studien gibt es sozusagen nicht. Oder wenn das behauptet wird, es wird natürlich unheimlich viel behauptet, wo angeblich Gene für irgendetwas verantwortlich sind. Aber wenn man dann eben ist das Problem, dass das nicht repliziert werden kann in neueren Studien oder dass es methodische Probleme gibt. Und wenn man sich sozusagen die Mühe macht, dann so eine Studie mal genau anzugucken, was man dann würde ich, also wenn sowas behauptet wird, dann sollte man sich vielleicht, oder wenn man dann das genau wissen will, sollte man das mal machen und dann ist es, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass das nicht so ganz deutlich ist. Ja? Wir sind ein bisschen später gekommen, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, wie ist man denn darauf gekommen, überhaupt das gerade zu stellen, ob das genetisch ist, also hat man beobachtet, dass es irgendeine familiäre Häufung von psychischen Erkrankungen gibt, oder? Wie man darauf gekommen ist, dass überhaupt... Ja, dass es genetisch ist, anstatt irgendwie anders verursacht. Ja, meine Argumentation war jetzt so ein bisschen, dass auf jeden Fall die Wurzel der Genetik die Eugenik ist. Und dass das sozusagen, dass da diese Ideen, sozusagen also diese Vererbungsideen gibt es, natürlich liegt das irgendwie auch nahe, dass man denkt, so, okay, in der Familie gibt es ähnliche Eigenschaften, also wird das irgendwie vererbt. Aber sozusagen diese wissenschaftliche Richtung ist, würde ich sagen, ist ziemlich deutlich mit der Eugenik entstanden. Und mit der Argumentation für eugenische Maßnahmen. Also du meinst, dadurch, dass wir uns halt schon in der Wissenschaft grundsätzlich eine eugenische Haltung gab, hat man halt angefangen, darauf zu schauen, ob das für mich familiär gehäuft auftritt und hat dann angefangen, sie zu forschen. Ja, beziehungsweise weil es in der Gesellschaft eine eugenische Haltung gab, gab es dann halt dementsprechend das sozusagen rechtfertigende oder ja, das rechtfertigende Wissenschaft. Genau, und ich würde sagen, sozusagen, um jetzt wieder zur kritischen Psychologie ein bisschen zurückzukommen, ich glaube, dass halt eben diese Vererbungs- und Genlehre einen entscheidenden Beitrag eben zur, sozusagen, oder eine entscheidende Ideologie ist, um gesellschaftliche Verhältnisse zu naturalisieren, vor allen Dingen jetzt bezogen auf psychische Erkrankungen und Persönlichkeit und Intelligenz, aber auch auf körperliche Erkrankungen, wo es ja auch sozusagen damit ja auch soziale Determinanten sozusagen von Gesundheit mit in den Hintergrund geraten, wenn man bei körperlichen Erkrankungen sagt, sie sind genetisch. Genau, und das wäre jetzt sozusagen so kurz die Hypothese. Und dann habe ich jetzt ein paar Fragen. Jetzt könnt ihr Fragen oder Kritik üben oder was ihr wollt. Und dann können wir nochmal... vielleicht, wenn ihr wollt, über diese Fragen diskutieren. Ja. Die eine Frage hatte ich nicht gefragt, deswegen weiß ich nicht, wie der auch unklar ist. Nämlich so, ich vermute mal, dass all diese Studien ja in irgendeiner Weise in die Richtung deuten, dass es eine genetische Vererbung hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt so optimal sind, dass man halt deswegen 100% die gleichen psychischen Krankheiten aufhält oder ob das nicht finanziell ist, aber wahrscheinlich. Obwohl mir auch einleuchtet, dass da vieles fragwürdig ist und die Ergebnisse da bestimmt sehr skeptisch betrachtet werden müssen. Wahrscheinlich hat man gegen die alle Indizien, die sozusagen diesen Verdacht zulassen. Ob die sich jetzt nur selbst bestätigen, diese Studien oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber müsste man da nicht dagegen Studien haben, die eben, sagen wir mal, den genetischen Faktor völlig außer Acht lassen und dann gucken, okay, was für gemeinsame Umweltfaktoren haben wir denn? Eine große Gemeinsamkeit, einen großen Verdachtsfall, dass man sagen kann, okay, das spielt für eher eine Rolle als Familie. Ja, das wäre ja sozusagen, ich würde sagen, es wäre qualitative oder subjektwissenschaftliche Forschung, die das zeigen könnte, aber auch einfach qualitative Forschung, wo man sich zum Beispiel die Biografien von Patienten anguckt. Veranstalten. Gibt es solche Studien nicht, die sich einfach nur tausend Schizophrene angucken und gucken, was haben sie gemeinsam? Ja, aber also die gibt es schon, aber ich würde sagen nicht in dieser. Das ist, also ja, gibt es sicher. Aber ist sozusagen, mein Punkt ist auch nicht zu zeigen, dass es auf keinen Fall genetische Ursachen gibt, sondern dass es eben diese Indizien gibt es meiner Meinung nach nicht. Sozusagen diese Studien geben halt nicht mehr her, als zu zeigen, okay, es gibt familiäre Häufung oder Häufung bei Zwillingen, aber sie können halt nicht unterscheiden dazwischen, ist das umweltbedingt oder ist es genetisch bedingt. Und ich kann auch nicht sagen, das ist nicht genetisch bedingt, auf gar keinen Fall, kann ich damit auch nicht sagen, aber ich kann nur sagen, es ist nicht belegt, dass irgendetwas genetisch bedingt ist, aber es wird in der sozusagen Mainstream und in Lehrbüchern und in den Medien behauptet, Zwillingsstudien würden beweisen, dass es genetisch, dass zum Beispiel Schizophrenie einen großen genetischen Anteil hat. Und ich sozusagen meine Intention hier ist zu zeigen, das können diese Studien, die angeführt werden, eben nicht zeigen. Und damit habe ich sozusagen nicht bewiesen, also ich habe dann sozusagen mein Glaube ist dann, dass ich eben nicht daran glaube, dass ich vermute, dass ich sozusagen an sozusagen im weitesten Sinne gesellschaftliche Faktoren denke oder glaube sozusagen, oder psychosoziale Faktoren im weitesten Sinne, die irgendeine psychische Eigenschaft auslösen. Aber das ist sozusagen, kann ich jetzt auch anhand dieses Materials nicht beweisen, aber ich finde, es liegt wesentlich näher, wenn man sich auch, also auch sobald man sich sozusagen Biografien von biografisch jetzt, wenn man jetzt mal in der Psychiatrie gearbeitet hat oder so, die Geschichten der Patienten anguckt. Ja? Ich wollte sagen, dass ich finde, dass gerade Zwillingsstudien in Verbindung mit Schizophrenie sowieso ein bisschen fragwürdig sind, weil Zwillinge vielleicht sowieso eher, oder gerade einige Zwillinge, eher anfällig sind für gerade Schizophrenie, weil einfach vielleicht ihre Identitäten stärker verwoben sind, als man das jetzt irgendwie so gerade auch erforschen kann. Und vielleicht auch gerade bei einigen Zwillingen, die getrennt wurden, was weiß ich, vielleicht vor dem 5. Lebensjahr oder direkt nach der Geburt, das ist eigentlich auch naheliegend, dass wenn sie eine Persönlichkeits- oder Psychostörung bekommen, dass dann möglicherweise auch Schizophrenie fällt, also dass da einfach die Prävalenz auch in sich ist und dass schon allein aus diesem Grund solche Studien in Frage gestellt werden müssen, ganz unabhängig von der methodischen Fragwürdigkeit von Zwillingsstudien. Das ist auf jeden Fall nicht aber das hat sozusagen dieser Don D. Jackson hat das auch behauptet und da wurde er sozusagen ziemlich auseinandergenommen. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht gezeigt, dass das so ist. Also das könnte man erstmal so denken, aber da gibt es auf jeden Fall nicht jetzt sozusagen harte Beweise. Also da hat dann irgendjemand anders gesagt, nee, danach gesagt, es ist eben nicht so, dass die Häufung sozusagen dadurch mehr ist, aber trotzdem. Also die anderen Sachen jetzt mit zur Adoption freigegebenen, dass die sozusagen, also bei diesen Adoptionsstudien ist das ja auch sozusagen eines der Hauptargumente dagegen, dass die Frage ist, wie sehr ist sozusagen jemand, der sozusagen das Trauma der Adoptionsfreigabe erlebt hat, auf die Allgemeinbevölkerung oder mit der vergleichbar. Ja, du hast das auch. Also von dem, was ich weiß, ist bei Schizophrenie, dass das schon in Familien läuft und es gibt ja nicht nur Zwillingsstudien, sondern auch Studien zwischen Verwandten, die jetzt nicht zusammenleben in einer Kleinfamilie. Und von dem, was ich weiß, tritt Schizophrenie zwischen Verwandten häufiger auf als zwischen Betroffenen und der normalen Bevölkerung. Ja, das. Da gibt es sozusagen Studien zu, aber es ist halt nicht, warum das so ist, kann ja genauso gut sozusagen gelernt sein oder kann sich sozusagen es ist eben nicht gezeigt, weil es eben diese Studien nicht dafür gibt, dass es genetisch ist. Es ist schon so, dass es Studien gibt, die zeigen, es gibt eine familiäre Häufung oder das Risiko sozusagen von jemandem, der mit jemandem verwandt ist, der schizophren ist, ist höher als das der Allgemeinbevölkerung. Aber das kann ja auch sich sozusagen familiär durch Lernen im weitesten Sinne kann ja auch oder durch die gleichen Umweltbedingungen übertragen sein quasi oder dadurch vererbt sein. Gut, aber das würde ja... Das ist ja die Hypothese sozusagen. Aber wenn es mit der Normalbevölkerung verglichen wird, da könnte das ja auch auftreten. Genau, aber wenn du eine schizophrene Mutter hast, die sozusagen oder eine... wenn man jetzt das Krankheitskonzept so, oder jemand mit einer Psychose, dass du dann sozusagen eine andere Bedingung hast oder eine andere Wahrscheinlichkeit, ähnlich zu ticken, würde ich sagen, kann man auch aus Umweltbedingungen erklären, eben aus Lernen oder der dadurch erfolgenden Traumatisierung oder so. Wenn ich bei Mutter und Kind Kindern, aber es gibt ja auch eine familiäre Häufung von Verwandten, also Nichten zum Beispiel, die jetzt nicht zusammen leben, nicht beim Neffen. Ja gut, aber... Und dann, da fehlt hier dann eine Erklärung. Die hatten dann ja die gleichen Großeltern sozusagen. Die hatten dann die gleichen Großeltern. Kann sich auch weiter. Ja, dazu, oder, ein Punkt könnte auch sein, dass die familiäre Sensibilität für solche Erkrankungen höher ist und dementsprechend auch steht in einfach die Diagnoserate steigt. Ja, das könnte auch zum Beispiel sein. Viele. Ich habe mal von einem Dozenten, ich weiß nicht, ob ich ihm das falsch zugehört habe, aber ich glaube, er hatte gesagt, dass genetische Präferenzen oder genetische Disposition durch Umwelteinflüsse überlagert werden können. Dass das dann auch Studien der positivistischen Psychologie ergeben haben. Wollte ich aber fragen, also kann man sich auf dieses Argument stützen? Hast du davon auch gehört? Ja, das ist sozusagen dieses mit Epigenetik, also einmal gibt es ja dieses, dass sich genetische Sachen auch ändern können, das ist sozusagen durch Umwelt, das ist ja so das Neue jetzt, dass Gene quasi durch Umwelt beeinflussbar sind, das ist ja diese Epigenetik, aber auch klar sagen die auch sozusagen, diese Genforscher sagen auch, dass Umwelt, dass sozusagen, wir sagen, behaupten jetzt in seltensten Fällen, dass Gene quasi da sind und dann kriegt man das, sondern das eine Kombination immer aus Genen und Umweltfaktoren. Das heißt, natürlich können auch die Umweltfaktoren so sein, dass eben das nicht, also bei Schizophrenie würden die dann sagen, okay, in der Familie liegt das halt in den Genen und bei einigen wird es halt aufgrund von bestimmten Umweltkonstellationen dann ausgelöst oder nicht. Das wäre ja zum Beispiel wie so, man sagt, okay, durch THC-Konsum wird es dann ausgelöst. Oder so. Solche Theorien gibt es ja auch, aber, ja, das, aber ich würde trotzdem auch da behaupten, dieses Genetische dabei ist eben nicht belegt. Das ist Spekulation, dass es überhaupt diese genetische Grundlage gibt. Ja, das macht auch die genetische Determination hinfällig. Hm? Die genetische Determination, von der wir alle ausgehen, die ist dann, wie man dann so schön sagt, Latte. Also auf die muss man dann eigentlich nicht mehr achten. Ja. Wenn ich das Alkoholikergen in mir trage, aber in einem katholischen Kloster aufwachsen würde, dann glaube ich, hätte ich nicht so die Gefahr. Aber doch nicht. So. Okay. Schon, aber wenn ich hätte mit Alkohol in Kontakt kommen würde, dann wäre das, dieser genetische Effekt halt ziemlich unfair. Ja, aber ich würde überhaupt den genetischen Effekt in Zweifel ziehen. Also ich wollte auch sagen, meine Erfahrung war, dass es früher ja dann eher von den Genen ausging und manche Gen führt automatisch wieder zur Erkrankung und ein Ergebnis innerhalb des Mainstreams in der psychiatrischen Forschung war schon darauf zu reagieren, man findet das Gen und behauptet dann einfach das Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungsmodell, dann sagt man nämlich nicht mehr, dass die Schizophrenie direkt angeboren ist, sondern die Vulnerabilität ist die Disposition dafür, dass das ausfüllt, dann zieht man auf einmal irgendwelche ominösen Stressfaktoren mit rein und hat dann quasi immer noch, ja klar, man hat diese genetische Disposition oder so, die ist angeboren, man muss halt, kommt irgendwie Stressfaktoren an, so also ein bisschen abgeschwächt, bleibt aber genauso unglaublich allgemein, überhaupt keine Erklärung, aber macht man immer noch so genetische Sachen irgendwie stark oder verschleiert mit diesem Modell eigentlich viel mehr Nichtwissen, weil es klingt so plausibel, Vulnerabilität und Stress, und man kann ja auch sagen, man ist ein, das kann man ja auch anders ausdrücken. Den Begriff der Vulnerabilität, den muss man ja gar nicht auswählen genetisch, sondern ist in bestimmten Situationen einfach verletzlicher, in einer Krisensituation oder so. Was andere, was ich noch sagen wollte, ist, wenn wir natürlich darüber spekulieren, was sind jetzt die Faktoren, das ist ja jetzt richtig psychologisch, ist das jeweils im Gelegenheitsdiskurs, da geht immer von Ursachen aus und schneidet ja komplett ab, dass Leute ja quasi sinnhaft sich die Welt erschließen. Das passt ja eher in dem, was man zur qualitativen Forschung. Wenn man halt irgendwie untersucht, was mich in einem im Leben in dieser Situation praktisch, bis dann mal verrückt zu werden oder auszuticken, kann ich ja, das ist fertig, folgt ja nicht eins zu eins aus dem, dass ich hinterher sage, ist das und das und das und das geschehen, bei anderen Leuten geschieht auch das und das und das, aber die verzweifeln damit nicht in dem Maße, das taucht ja die subjektive Erfahrungsseite gar nicht so auf, die quasi mich quasi verrückt werden lassen hat, dass nämlich bestimmte Faktoren, in denen ich lebe, ich will ja nicht bei allen Leuten automatisch zu den gleichen Erfahrungen. Also natürlich ist klar, wenn ich finde es auch plausibler, wenn Leute in Armut leben, dass sie dann irgendwie häufiger, also der Leidens, das ist eine andere Form von Leiden, einfach, dass sie einen ganz klaren Ausschluss von Sachen erleben, aber bestimmte, auch diese Erfahrungen führen ja nicht bei allen Leuten automatisch dazu, dass sie es gleich verarbeiten oder wie sie das auch immer in den Bezug einziehen. Das ist ja viel wichtiger, dann im Gegensatz zu gucken, so wie die aus der Subjektperspektive, aus der sinnhaft vermittelten Art und Weise eigentlich Erfahrungen anzuhören, wie man die verarbeitet, wie man sie quasi in den eigenen Lebensvollzug integriert, dann ist das Ganze in diesen Faktoren ja schon viel schwieriger zu reden. Also das macht dann auch, finde ich, immer weniger Sinn, auch von sozialen Faktoren zu reden, weil der Faktor allein ist es ja noch nicht, sondern es ist ja immer im Einzelfall zu gucken, was macht das jeweilige Subjekt, also welche Bedeutung hat das zum Beispiel für mich, dass meine Mutter psychotisch war. Es kann zwar sein, vielleicht, dass für mehr, dass für viele Leute eine ziemlich krasse Bedeutung hat, aber für viele Leute ist es einfach, die kommen da auch dann irgendwie klar, sie haben halt andere Bezugspersonen, die wichtig sind und können besser das verarbeiten, als die eigene Mutter halt, die so krass am psychischen Problem leidete, und anderen Leuten glaube ich, ist es nicht so einfach. Ich finde, das ist dann, macht es hinfällig, dieses, oder das macht dann noch schwierig, generell nach den Faktoren zu gucken, weil im Einzelfall helfen die dann halt auch nicht mehr. Also selbst wenn man das quasi von den genetischen Faktoren weg zu den sozialen bewegt, hat man dann keine Erklärung, warum irgendwelche Leute in Situationen irgendwann mal ausdrehen oder halt so sind richtig mies, die das in die Kontrolle über sich verlieren und dann so irgendwie Symptomatik ausbilden. Hinten war noch jemand? Ja, also das heißt, ich bin nicht so ganz, ich weiß nur, Fragen, die ist jetzt zum Beispiel nicht auf Studien mit Versuchstieren angegangen. Mhm. Und da ist natürlich unmöglich, gezielte Störungen oder so zu diagnostizieren. Also ich kenne eine Studie, in der genmanipulierte Trachten, glaube ich, kann das genutzt wurden. Und die einen genmanipulierten waren dann ängstlicher als die anderen. Und da ist irgendwann ja auch wieder Fließen von ängstlicher Anstörungen. Wie geht es zu Menschen? Dass ich glaube, also da dann auch ganz kritisch psychologisch, dass ich nicht glaube, dass sozusagen die Mausangst, sozusagen, dass man im Mausmodell menschliche Angst darstellen kann, weil das sozusagen eine ganz andere, eben keine, dass sozusagen die menschliche Angst ist, was ein sozusagen gesellschaftlich entstanden ist, was eben sich nicht mit der Angst der Maus vergleichen lässt. Das heißt, ich glaube, solche Studien bringen für die Erkenntnis über den Menschen überhaupt nichts. Aber der Mensch ist eigentlich auch ein Tier. Also der Mensch, ja, aber der Mensch hat sozusagen ein Bewusstsein zum Beispiel, und das hat die Maus nicht. Und ich glaube, das alleine, oder hat Sprache, und das hat die Maus auch nicht. Und da gibt es halt viele Sachen, die sozusagen die Angst des Menschen ganz anders, oder da gibt es ja auch dann bei Holzkamp ganz viel über Angst, was Angst sozusagen bei Tieren ist und was Angst bei Menschen ist, und dass das sozusagen grundsätzlich was völlig Verschiedenes ist. Ähnlich ist es ja so, Naturalisierung auf der einen Seite Genetik und jetzt so die Neurowissenschaften, die ja immer daran bezogen werden und alles neurowissenschaftlich erklärt oder neurobiologische Fehlfunktionen hier und da, die dazu führen, dass Asperger-Syndrom auftritt oder wie auch immer. Wie stehen Sie dazu? Ja, die Neurowissenschaften finde ich auch. Da stehe ich auch so ähnlich zu wie zu den Genen und zu dem, also das wäre ja auch Serotonin, also das von gestern, da glaube ich auch, dass das sozusagen also das würde ich auch in der, sozusagen als eine Ideologie zur Naturalisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen sehen, oder sozusagen jetzt ganz grob gesprochen, dass auch da sozusagen biologisiert wird und eben vom Menschen sozusagen, aus dem Menschen eine biologische Maschine gemacht wird und eben kein gesellschaftliches Wesen. Dass das also jetzt so ganz grob gesprochen. Aber wenn man auf der anderen Seite so argumentieren würde, dass Kinder, mit denen nicht geredet wird oder wie auch immer, wenn ihr behauptet, dass der Präfrontalkortex sich dann nicht dementsprechend ausbildet, also gibt es eigentlich Bedingungen, die dafür sorgen, dass das Gehirn sich nicht so entwickelt, wie es sein könnte. Und von daher würde das ja mit dem multifaktoriellen Ansatz, dass es einfach Umweltbedingungen gibt, die Auswirkungen haben. Ja, aber das ist jetzt noch was anderes. Das glaube ich schon, dass es Umweltbedingungen gibt, die körperliche Auswirkungen haben. Mhm. Und dass die dann auch sozusagen einschränkend sein können. Das glaube ich schon. Aber es ist was anderes zu sagen, ich kann ins Gehirn reingucken und die Gedanken lesen. Oder jetzt verstehen, wo Angst sitzt sozusagen. Oder ich könnte irgendwie über das ins Gehirn reingucken. Aber das ist sozusagen ganz großes neues Thema. Ich glaube einfach, der Unterschied zwischen dem, was ich gerade erwähnt habe, dass das sozusagen Umweltbedingungen das Gehirn verändern, oder aber Gene unsere Verhalten mit der Umwelt bestimmt darin liegt, dass sich, warum auch jetzt, warum brauchen wir sowas? Es ist einfach. Es ist leichter zu sagen, ja, der Mensch ist so gestört, weil die Hygiene sagen, oder wie man sagt, die gesellschaftlichen Verhältnisse stimmen nicht und deswegen ist der Mensch so psychisch gestört. Also man merkt es ja auch, wenn es jetzt in die Medien kommt, das wird immer unglaublich gehypt. Und ja, man kann das vielleicht nicht so weit hören, aber man kann vielleicht schon denken, dass vielleicht das auch von gewissen Kreisen auch unterstützt wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen, die eben psychisch krank sind oder zum Beispiel das besser als unabhängig sind, einfach sagen können, ja, ich kann nichts dafür, weil das ist genetisch. Das ist ein häufiges. Achso, du warst. Ne? War das da? Nee. Gut, diese Frage mit der damit beantworten. Also mir fällt nichts ein, also wenn es darum geht, jemanden zu therapieren, mir fällt dazu nur keinmal Therapie ein, und es wäre ja keine Therapie an irgendjemandem, der schon das andere sowas. Deshalb frage ich mich, wie denn das überhaupt dann in den Forschungsanträgen gerechtfertigt wird. Also was verkaufen die denn selbst als Gewinn ihrer Forschung? Also auf jeden Fall in den Veröffentlichungen verkaufen sie einfach, postulieren sie das einfach so, dass sozusagen es unheimlich wichtig sei, die genetischen Ursachen oder das ist genauso bei Neurowissenschaften, die neurowissenschaftlichen oder Neurotransmitter-Ursachen von irgendeiner Erkrankung, jetzt bei Depressionen zum Beispiel, das zu erkennen, um dementsprechend zu therapieren. Dann sagen, okay, bei Neurotransmittern kann man auch sagen, okay, dann entwickeln wir halt die richtigen Medikamente, aber bei Genen bleibt das sozusagen ist auch das Einzige, was mir einfällt, eigentlich Eugenik, dass man sagt, okay, wenn es genetisch ist, dann verhindern wir halt, dass diejenigen sich fortpflanzen, um die Krankheit sozusagen auszumerzen. Aber sonst ja, gibt es natürlich diese abstrusen Gentherapie-Konzepte, die sozusagen weit entfernt sind von irgendwie realisiert zu werden. Aber ja, mir fällt da auch nichts ein. Nee, du warst. Oder? Oder alle möglichen waren. Du hattest auch. Ich bin schon zu weit weg davon. Ah, okay. Dann. Es gibt ja auch tatsächlich so neue eugenische Tendenzen, wenn man sich anschaut, und das mit dem Down-Syndrom ist, dass da eben die Tendenz oder die Möglichkeit gesehen werden kann, dass Menschen Down-Syndrom bekommen. Prädental führt dazu, dass das sehr oft dann eben aufgrund deswegen die Kinder abgetrieben werden. Also glaube ich, die Kinder sind eben, dass abgetrieben werden. Und es wird natürlich genauso denkbar, wenn jetzt ein Schizophrenie-Gen bestimmt werden könnte oder im Pränatal die Möglichkeit gegeben wäre, das vorauszusagen, dass die Disposition besteht, dass dann eben aufgrund dessen vermehrte Abtreibungen stattfinden. Also ich verstehe schon auch, oder das ist ein Aussehen, dass es sich eigentlich braucht, so in dystopische Fantasien zu kommen, wenn ich sozusagen diese genetischen Klärungsversuche höre, und ich habe auch passenderweise als letzte Frau nochmal Geisterker gesehen. Und klar gibt es eben 100 Szenarien, die man nicht vorstellen kann, was passiert, aber ich finde die Frage, das ist ja vielleicht schlau zu schauen, wäre es schlimm, wenn sie existieren, sozusagen, würden diese Tendenzen, die dagegen müssen, auch bestimmt auch, weil das einfach wissenschaftlich und erkenntnislos arbeiten würde, sozusagen, es ist aber, wenn man jetzt nicht so ein ganz fatalen Menschenbild ausgeht, natürlich auch denkbar und ja, erklärt uns sehr attraktiv, weil sie irgendwie ist. Jetzt und wenn man jetzt so ein Gen fände, da könnte man sich dann doch auch vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf, du könntest schizophren werden, kiff nicht so viel. Also man könnte das durchaus ja auch präventiv machen. Einsetzen, um den Leuten zu helfen und nicht nur, um sie auszumerzen oder auszusortieren. So, klar könnte man nicht sagen, wenn man ein Suchtgen finden würde, versuchen, eben davon ausgehen, dass auch die Umwelt eine Rolle spielt, diese Leute sozusagen besser präventiv behandelt. Und das wäre ja ein extremer Dazugewinn, wenn es wirklich dann sozusagen zur Heilung oder zur Reduzierung der Aufbruchs beitragen würde. Also, dann würde diese Forschung, die Leute, die Hier. Ja. Ja, zwei Sachen. Also ich denke, dass es halt nicht nur einfacher ist, sondern dass wir offenbar auch unbedingt einen Grund finden müssen und der auch unbedingt irgendwo liegen muss, wenn wir da nichts dafür können und vielleicht nicht der Gesellschaft die Schuld geben müssen. Und weiterhin frage ich mich, was denn passiert, also wie das denn vielleicht gibt überhaupt ein Leben, was ich nicht glaube. Aber selbst wenn eins gefunden werden würde, was würde denn passieren, wenn herauskommt, jeder Mensch hat dieses Lebenslicht an Umweltbedingungen, ob es aktiviert wird oder nicht, was passiert dann? Also das ist doch, ich weiß nicht, ich glaube, dass das, also diese Genforschung vielleicht in eine Richtung, wenn es überhaupt Gene gibt, also ja, was passiert denn, wenn es so ist, dann was hat das für Folgen? Ich glaube, darüber hat sich vielleicht, haben sich diese Forscher nicht so viele Gedanken gemacht. Das ist doch irgendwie auch ein bisschen seltsam. Also ich finde das ein bisschen seltsam. Ja, jetzt dazu. Ich habe einfach verschiedene Argumente in Richtung eingefallen. Jetzt zum Beispiel direkt zu deinem Argument, naja, wenn man genetisch keine Unterschiede finden kann, dann kann das ja wirklich schon sein, dass es das Gen gibt, nun haben es alle. Und es wäre genau derselbe Effekt, wie der wir jetzt sind. Es ist nämlich kein Gen einfach zu finden. Also habe ich zumindest das Ganze verstanden. Und kein Gen, wonach Leute dann beurteilt werden können, können das eigentlich nie bekommen. Ich glaube, ich bin auch ziemlich dafür. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in was kann man Gesellschaftskreisen, aber dass, wenn es irgendwie so ein Gen geben wird, das sehr bald auch in die Primatage ein bisschen einzufällt. Und ja, weil, keine Ahnung, ja, mir sind einfach verschiedene Sachen zum Erzählen hier eingefallen und unter anderem halt auch mit dem jetzigen Umgang mit der. Also mir ist nur vorhin noch was zu diesem THC-Konsum eingefallen, wo es ja auch ging. Heute wird sozusagen davon ausgegangen, dass jeder, der schizophren wird, irgendwann, der das Schizophrenie-Gen sozusagen trägt, irgendwann zwangsläufig schizophren wird. Also wird sozusagen heute, also wie ich das in der Mainstream-Psychologie kenne, davon ausgegangen, okay, jeder Schizophrene, jeder Mensch, der bei dem Schizophrenie ausbricht, bei dem wäre die Schizophrenie immer irgendwann ausgebrochen und also total deterministisch. Und wenn der und sozusagen so eine Jugend-Schizophrenie oder eine drogeninduzierte Schizophrenie führt dazu, also das ist so, dass bei der Schizophrenie wegen Drogenkonsum, aber man wäre immer auch Schizophrenie geworden, später. Und es wird überhaupt nicht davon ausgegangen, dass jemand aufgrund seiner Umweltbedingungen und aufgrund seines Drogengebrauchs schizophren wird, sondern es wird davon ausgegangen, dass er deshalb eher schizophren wird. Also, das ist natürlich eine Folgefrage bei dem. Das wird zeitlich eher schizophren. Genau, er wird zeitlich eher schizophren. Nicht wahrscheinlich eher, sondern zeitlich eher. Das war nicht mit dem Thema halt. Beschäftigt und das ist einfach total krass, diese Annahme. Wir haben uns mit einer Psychiaterin unterhalten über Drogen und Schizophrenie und gesagt, nein, diese Menschen wären, egal wann, sie wären immer schizophren geworden. Vielleicht auch, wenn sie nie, und es gibt wohl die kleine Möglichkeit, dass sie nicht schizophren werden und das nur deshalb, weil sie ihrem Auslöser nicht begegnen. Das könnte irgendwie auch sein. Oder irgendwie auch angenommen, aber es war so. Hört sich auch sehr schwer nachweisbar an. Nein, nein, nein. Also, es war total. Christian? Ich hatte ja auch. Achso, schön. Ich glaube, die Klinik, die dann die Psychiaterin finden, sich das auch noch gar noch oldschooliger, weil viele ja mittlerweile von diesen Vulnerabilitätsstress und Betroffenen jetzt zugeben, es müssen da Stressfaktoren dazu kommen. Was ich aber nochmal einen anderen Punkt hatte mit diesen Präventionsgedanken. Weil einerseits würde ich sagen, ja klar, wenn ich schon gesagt habe, es ist immer gut, irgendwie präventiv wirken zu können, nur zum einen würde ich jetzt hier, all das, was als psychische Störung erscheint, würde ich sagen, hat alles keine genetischen Ursachen. Und ich finde auch, mit diesem Präventionsgedanken muss man irgendwie aufpassen, weil man geht man auch so teilweise ein bisschen so wie sehr neoliberal umstrukturiertes Gesundheitswesen auf den Leim, weil die Idee von man wäre für die eigene Gesundheit verantwortlich und den Grundbau von öffentlicher Gesundheitsversorgung wird quasi ein Selbstverantwortlichkeitsdiskurs gefahren. Man kann nur diese Gegenentwicklung und die Disposition dabei festgestellt. Jetzt musst du das quasi deine Gesundheit richtig managen, sonst bist du irgendwann selbst. selbst dafür verantwortlich, dass du krank wirst. Also die Gedanken vom Vorstellbar und die wird ja auch, das läuft ja irgendwie da, dass du was angriffst, da muss man ja tierisch aufpassen, weil man dann quasi die Leute halt verantwortlich dafür macht, dass sie krank werden. Aber dann wird quasi in ihrer, als Lebens komplett in ihrer eigenen Kontrolle. Ich denke jetzt quasi gar nicht an sowas wie psychischen Leiden, weil das finde ich an sich eh nicht. Das passt mit diesen Genetik-Sachen, aber man hat es ja bei all diesen komischen Präventionskosten, die Krankenkassen heute einfach noch bezahlen. Man soll also ein bisschen Yoga machen. Und es ist bei allen jetzt immer eigentlich so, dass man so eine Ernährung und Sport und dann kriegst du vielleicht auch noch einen Bonuspunkt. Das ist alles in einer unglaublichen Allgemeinheit für körperliche und psychische Erkrankungen angedacht, aber die Idee wäre, man kann das noch spezialisieren auf ein bestimmtes Krankheitsbild. Das ist diese Idee von Zurückverlagerung auf, du musst deines eigenen Glückes Schmiede sein, auch deiner eigenen Gesundheit. Man, vor vielen, früher bin ich das anders, da war der Wohlstandsvorfall war ein Ausdruck von Wohlstand. Da hat kein Schwein danach gekriegt, dass du irgendwie dich gesund ernähren sollst. Und jetzt wird das auf einmal quasi so ein krasser Verantwortungsdiskurs, das wirklich nicht mal, wo ich denke, ja klar, das macht irgendwie Sinn, aber du musst halt genau aufpassen, dass man so eine Argumentation da nicht so auf dem Leiden, die diesen Vorschub leistet, dieses, das trifft halt an, an so einen Rückbau von so solidarischen Gesundheitswesen oder so, der macht das unmöglich, weil das quasi in deiner eigenen Verantwortung verlagert wird. Und da kann man diese, vermeintlicherweise genetisch haben wir das und das bei dir festgestellt und da musst du jetzt gut mit umgehen. Wenn nicht, hast du halt ein Recht auf Versorgung oder durch die Gesellschaft erwirkt, weil du hast, wir haben dich ja informiert, du hast hier die genetische Disposition und du passt halt nicht richtig damit, bist nicht richtig damit umgegangen, das brauchst du also keine Antwort, keine Unterstützung durch die Solidargemeinschaft selber. Und das muss man zumindest auch im Kopf haben, wenn man das anwendet. Ich glaube, ich finde das gerade so ein bisschen vielleicht sogar zu kritisch, weil es ist also eine ganz, die Gesellschaft braucht also einen ganz individuellen und ganz menschlichen Aspekt. Wenn man Risiko aus dem Weg gehen kann, in die verschiedenen Bereiche vom Leben, dann tut man das doch. Und ich kann jetzt nur, also jetzt rein hypothetisch, gäbe es irgendein Gen, wo das ich eventuell haben könnte, oder irgendeine Anfälligkeit, dann würde ich doch vieles dafür tun, das zu verhindern. Und das ist, geht auch gar nicht bei Gen, sondern auch bei Alkoholkonsum oder bei Drogenkonsum. Es gibt gewisse Risikobereiche, die man dann aus dem Weg gehen könnte. Und also ich meine, das ist ein bisschen, also ich finde gerade ein bisschen zu kritisch, weil es hat schon auch seinen Vorteil, zu sagen, das ein bisschen auch selbst steuern zu können. Und also habe ich zumindest, also ich kann nicht für mich sprechen, aber das steuern zu können, ja. Dazu würde ich ein ganz persönliches Beispiel erzählen. Ich weiß nicht, das ist schon sehr lange her. Da habe ich mal einen kleinen Artikel gelesen in der Zeitung, dass Wissenschaftler ein Gen gefunden hätten. Jetzt weiß ich ja, dass er nicht stimmen kann, aber wie auch immer. Damals wusste ich es nicht. Also ein Gen, das dazu führt, dass manche Menschen schneller abhängig werden von Zigaretten als andere Menschen. Und ich habe dann mal meine Familie beobachtet, wo sehr viele sehr viel rauchen, weshalb ich gedacht habe, naja, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich dieses Gen habe. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich nicht mit dem Bauch angefangen habe. Also denke ich, auch wenn der Artikel falsch war, war ja vielleicht gut, dass er geschrieben wird. Ja, man sagt ja quasi, da kommt ja die Erfahrung quasi in der Rolle, dass quasi dein, du hast was gelesen, hast die Erfahrung dir irgendwie gemacht und hast da die Gründe daraus gezogen. Das ist ja was ganz anderes, als über irgendwelche Bedingungen zu reden, sondern du bist da das sinnvermittelnde Wesen gewesen, du bist da eine handelnde Person, die sich irgendwie bewusst zu der Information gestellt hat, bewusst zu der Information, dass deine Familie irgendwie viele rauchen und hast gedacht, ey, das will ich halt irgendwie nicht und deswegen bist du halt, lass ich mal sagen, mit stark oder was auch immer geblieben. Hast du halt gesagt, ich habe keinen Bock zu rauchen oder so. Also machst du in deiner Argumentation, machst du dich halt Subjekt stark und diese eigene Argumentation von Faktoren, dann braucht er gar kein Subjekt auch. Dann braucht man nur so als Schnittpunkt von Faktoren, als genetisch oder sozial auch. Und das ist ja eher zum Beispiel für, du bist so das begründet handelnde Wesen in dieser Welt. Also was eine sehr psychologische Argumentation am Ende eigentlich wäre. Entgegen dieser Wesen sind bedingt durch irgendwelche Umwelt. Du hast ja auch von der Individualisierung auch geredet. Und ich finde, dass diese Individualisierung im Gesundheitssystem, nämlich du bist selbst für deine Gesundheit verantwortlich, die begünstigt ja eigentlich die Betrachtung von familiären Häufungen, als genetisch. Und damit wird wiederum das Argument viel besser, dass das genetisch ist, viel besser aufgenommen, weil das wäre ja dann nicht mehr in meiner Macht, weil wenn ich nur sozialisiert werde, dann habe ich ja sozusagen der kindlichen Entwicklung etc., wenn ich eine Fälle von psychischen Störungen in meiner Familie habe, würde das ja nicht unbedingt meiner Kontrolle unterliegen. Wenn ich jetzt erwachsen bin, irgendwann mal darüber nachdenke, dann kann ich einfach sagen, das war halt genetisch. Also es ist ja vor allem auch so, dass in Familie nicht immer nur ein Einführung vorkommt, sondern dann eben die ganze Bandbreite. Ich kenne halt, den Fall von einer, einer Mutter mit einer bipolaren Störung, die sich dreimal die Woche eingeschlossen hat und versucht hat, sich umzubringen und das dann permanent auf ihre Kinder abgewälzt hat. Und das ist halt ein Faktor, die haben beide starke psychische Probleme. Das ist jetzt einfach nur ein normaler Einzelfall, aber ich kann das nicht schlecht, ich kann die psychischen Probleme schlecht irgendwie erblich betrachten, ich kann sie aber auch schlecht den Leuten das individuelle Verantwortung geben. Und allein das ist schon irgendwie ein Widerspruch. Das ist jetzt auch nicht so, dass die alle das gleiche Problem verstehen, was wenn die Öffentlichkeit so ein bisschen in Frage stellt. Es ist einfach, ich finde, dass diese Individualisierungssicht irgendwie diese Probleme zu sehr auf die Einzelnen abgrenzt. Genau. Ihr beiden, als du, und dann weiß ich, sind wir jetzt so über die Zeit, also wenn ihr wollt, können wir auch länger diskutieren, aber du. Ich wollte einmal Bezug nehmen auf den Beitrag von dir heute. Du hast gesagt, es wäre eine schöne Sache, wenn man irgendwie wüsste, der und der dieses und jenes genetische Risiko in Bezug auf diese und jene Erkrankung, weil man dann eventuelle Maßnahmen ergreifen könnte. Und erstmal finde ich, tut mir leid, aber wir müssen mal davon ausgehen, dass es diese Psychologie nicht gibt. So. Und dieses Gedankenspiel finde ich irgendwie auch so gut. Und andererseits finde ich, ist das Problem, wenn du sagst, man könnte dann ja präventive Maßnahmen ergreifen aufgrund einer solchen Erkenntnis, dass diese Erkenntnis dort auch nur mit Forschungsmitteln gewonnen wurde, die wiederum niemals eine hundertprozentige Sicherheit vorhersagen können. Mit diesen präventiven Maßnahmen, denke ich, würde aber auch eine Einschränkung der Lebensfreiheit und der Entfaltungsfreiheit des Individuums eingehen. Das heißt, aufgrund einer möglichen Tendenz, die du mit irgendwelchen Forschungsmitteln dir erschlossen hast, würdest du die Freiheit und die Lebensqualität eines Menschen einschränken, eines Individuums, um ihn halt dankbarer zu machen für einen Verwertungsprozess. Und das finde ich überaus problematisch. Das bleibt dir überlassen, an den Informationen, die du bekommst, dann kann er nie beeinflussen. Im Endeffekt ist das eine Chance, was du damit machst. Zum Beispiel jetzt, wenn er dann die Asthma hat und ja, ich denke, dass du wahrscheinlich tot bist und aufkriegst, es gibt einfach so einen Glauben, in dem das egal ist. Also ich meine, du bist ja selbstverantwortlich für dich selbst und du kannst das damit anfangen oder eben auch nicht. Aber ich bin, also in grundsätzlichem Leben würde ich doch fast sagen, dass die meisten oder dass man auch quasi so die sichere Seite einfach will oder weil dann Risiko aus dem Weg gehen kann, dass man das auch nicht gerne macht, dass man das auch macht. Und ob du das nimmst oder nicht, bleibt ja bei dir. Ob du das in Kauf nimmst, ist eine Einschränkung, das ist deine Entscheidung. Ob du spekulierst, dass es geht, dann kommt ja nicht. Ob sie rauchen oder nicht, das ist ja ihr Ding. Also diese präventiven Maßnahmen stellen zwar bestimmt nicht. Ein Satz noch, ja. Und dann. Ich werde sich aber ganz bestimmt nicht in Maßnahmen, die ein volljähriger, selbstständig denkender Mensch ergreifen wird, sondern in Maßnahmen, die Eltern für ein Kind ergreifen werden. Und das Kind wird genauso. Und wird dann halt danach fragen, warum diese Maßnahmen ergriffen werden, bei ihm und nicht bei anderen. Und die Eltern werden sagen, du bist gefährdet, irgendwann mal einen Knall zu hören. So. Das beeinflusst das Kind maßgeblich und macht das Kind ängstlicher vor schönen Dingen wie THC-Konsum oder was. Ja, also, ich meine, das ist so. Ja, ich wollte genau dazu nicht was sagen, weil ich glaube, dass das eben nicht dabei stehen bleibt. Wenn du dich entscheidest, entscheiden möchtest. Also natürlich, du kannst mittlerweile das Wissen erlangen, ob du eine theoretische Position für irgendwas hast. Und du kannst dich jetzt gerade, wenn sie vielleicht entscheiden, nicht zu rauchen oder so. Aber es kann halt auch dazu führen, eben in Bezug auf diese Entwicklung im Gesundheitssystem, dass du dich dann vielleicht doch entscheidest zu rauchen. Jetzt kannst du, das ist ja deine Entscheidung, wenn du dann kaufen nimmst, dass du vielleicht dann auch nicht erkranken bist. Dann kann es aber genauso gut sein, dass du 20 Jahre krank bist, sagst, was dir bewusst war, dein Risiko, deine Entscheidung, jetzt zahlen wir für deine Behandlung. Genauso Standardbeispiel Pränataldiagnostik. Es gibt immer neue Möglichkeiten, immer früher zu diagnostizieren. Gerade bei Down-Syndrom, ich habe diese Zahlen nicht im Kopf, aber es werden ja schon dann auch aktuelle Vorkommen umstellen. Jetzt kannst du dich vielleicht entscheiden, kannst du Zeit trotzdem, Behandlung oder Unterstützung, sonst was für dein Kind, wenn du es zu weit bringen möchtest. Es kann aber sein, dass durch diese Verlagerung der Verantwortung ins Subjekt, die dann später sagen, du hast es ja bewusst. Dein Kind das hat, oder du hättest den Test machen können. Du hast dich entschieden, das hier wegzubringen, nicht für dich. Das kann sein, und sie verändern sich eben die Handlungsspielräume. Und so hast du letztendlich auch nicht mehr die Entscheidung. Hast du vielleicht dann die Muster abwägen zwischen, okay, ich möchte mein Kind trotzdem bekommen, aber ich werde mich damit komplett ruinieren und ich sitze damit alleine da. Und alle werden auf die Zeilen gesagt, guck mal, das arme Ding, und die Mutter ist dann trotzdem zu Bett gekommen. Das ist kein Problem. Und vor allem ist das ja auch nochmal so vielleicht zum Schluss, dass es so, dass wir wieder ein neuer Vortrag, aber dass es so, dass es schon seit den 70er Jahren so Studien gibt, wie sehr Gesundheit eben abhängig ist von sozialen Verhältnissen, beziehungsweise dass Einkommen und Lebenserwartung direkt miteinander korreliert. Und dann, was auch vorgestern in so einem Vortrag hier gesagt wurde, dass es auch so eine Studie gibt über Glück, dass sozusagen Glück abhängig ist von der Verteilung oder von der Ungleichheit, je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto unglücklicher und desto kränker sind die Leute auch. Und diese ganzen, sowohl das Neuro- als auch dieses Gen-Zeug, das lenkt halt ab von den Wahnen. Also sozusagen das höchste Gesundheitsrisiko ist halt, sind ungleiche gesellschaftliche Verhältnisse. Und das ist sozusagen auch auf diese statistische Art und Weise nachweisbar. Und da sozusagen das ganze andere kann man im Grunde dagegen vergessen. Also sozusagen Zigaretten, ein armer Zigarettenraucher stirbt eher daran als ein reicher Zigarettenraucher zum Beispiel. Genau, damit. Oder wenn jetzt noch ganz dringend jemand das sagen will, also sonst gehen so langsam, oder? Oder also, wie ihr wollt, von mir jetzt können wir auch noch weiter sitzen.